Ob so oder anders der Herr mich regiert, es gilt nur sein Wille, ich halte mich stille, denn er führt zum Ziele, wo's herrlich sein wird. Herr, dir wollen wir vertrauen, denn du wirst versehen, bis wir droben dich schauen, in himmlischen Höhen. Ob jetzt oder später mich rufet der Herr, mag's andere erschrecken, sein Stab und sein Stecken wird stets mich wohl decken. Wer wollte noch mehr? Herr, dir wollen wir vertrauen, denn du wirst versehen, bis wir droben dich schauen, in himmlischen Höhen. Wer mag hier noch zagen, der Herr wird's versehen, sein Wort kann nicht trügen, die Wahrheit nicht lügen, o sel'ges Entzücken, den Heiland verstehen. Herr, dir wollen wir vertrauen, denn du wirst versehen, bis wir droben dich schauen, in himmlischen Höhen. Drum vorwärts und geht's auch durchs finstere Tal, durch wogende Meere, durch feindliche Sperre zum seligen Heer.